Die Seele hat zwei Augen. Ein nach innen und ein nach außen gewandtes Auge. Das innere Auge der Seele ist das, das ins Wesenhafte hineinblickt und sein Wesen unmittelbar von Gott empfängt. Könntet ihr mit meinem Herzen erkennen, so verstündet ihr wohl, was ich sage. Denn es ist wahr. Und die Wahrheit sagt es selbst. Mit dem Herzen sehen. Meister Eckhart und die Mystik. Eine Sendung von Rolf Bayer. Mit dem inneren Auge der Seele schauen. Mit dem Herzen erkennen. Das sind Schlüsselerfahrungen von Meister Eckhart, geäußert vor etwa 700 Jahren. Aber schon seine Zeitgenossen taten sich schwer mit diesem unmittelbaren Sehen und Erkennen mit und aus dem Herzen. Der weise Meister Eckhart will uns vom Nichts sagen. Doch wer ihn nicht versteht, der mag es Gotte klagen. Und 7 Jahrhunderte später schreibt der bedeutende Kirchenhistoriker Albert Haug: Mit Meister Eckhart nennen wir einen großen Namen. Aber der Name bedeutet eine große Frage. Wir kennen Eckhart und kennen ihn nicht. Aber warum ihn überhaupt kennenlernen? Ist das, was wir über den mittelalterlichen Dominikanermönch wissen, so interessant und vielleicht auch so wichtig, dass man sich heute noch mit ihm beschäftigen sollte? Januar 2009 in Holzkirchen, einer abgelegenen Ortschaft im Unterfränkischen, unweit der Bischofsstadt Würzburg. Hier steht der Benediktushof, ein spirituelles und Meditationszentrum, in das jährlich Tausende von Menschen strömen. Hier wirkt der Benediktiner und Zen-Meister Willigis Jäger, der bereits über 80 Jahre alt sich auch auf den Spuren von Meister Eckhart bewegt. Hierher kommen sehr viele Menschen ins Haus, die suchen. Und wer kommt? Die meisten Menschen, die hierher kommen, haben eine gehobene Bildung. Und viele haben gesucht schon und in ihrer Konfession nicht gefunden, was sie gesucht haben. Viele, die kommen, sind aus der Kirche ausgetreten, weil die Kirche ihnen nicht die Antworten gegeben hat, die sie eigentlich sucht. Hier im Benediktushof steht Meister Eckhart nicht so sehr als geachteter Ordensmann oder als gelehrter Theologe im Mittelpunkt, sondern als eine Leitgestalt der deutschen Mystik, ja der Mystik in allen Religionen. Meister Eckharts Leben verlief freilich über 60 Jahre lang erst einmal in ganz geordneten ordensgemeinschaftlichen und theologischen Bahnen. Eckhart von Hochheim wurde, ganz genau weiß man es nicht, um 1260 geboren, vielleicht im thüringischen Hochheim. Vielleicht ist Hochheim aber auch ein Geschlechtername, der anzeigt, dass er einer adligen Familie entstammte. Er trat schon als Junge in das strenge und asketische Dominikanerkloster in Erfurt ein, machte dort so etwas wie eine Verwaltungskarriere, wurde nämlich Prior des Klosters und sogar Vikar aller Dominikanerklöster in Thüringen, später dann Provinzial der Ordensgemeinschaft Saxonia und auch noch Generalvikar für die Ordensprovinz Böhmen. Man schickte ihn, und das war eine ungewöhnliche Auszeichnung, zweimal nach Paris, an die berühmte Sorbonne, wo er zunächst als Lektor, dann als geachteter Magister auf Lateinisch lehrte und stritt. Auffällig ist, dass er auch in der Volkssprache des Deutschen predigte und lehrte, wenn er rastlos unterwegs zahlreiche Klöster besuchte, besonders die sich vermehrenden Frauengemeinschaften in Südwestdeutschland, im benachbarten Elsass und in der Schweiz. Schließlich lehrte er als eine Art Studiendirektor an der Ordenshochschule zu Köln. Das alles hört sich, wenn man es so äußerlich erzählt, nicht gerade spektakulär an. Dennoch gilt Meister Eckhart als einer der großen Geister der abendländischen Geschichte, mit Wirkungen bis in die heutige Zeit hinein. Seine Gedanken und Texte können auch Lebenshaltung und Selbstbesinnung des modernen Menschen beeinflussen. Deshalb sagt Pater Willigis Jäger: Die meisten Theologen und vor allem auch die Germanisten erkennen in Meister Eckhart nicht den Mystiker. Sie sehen in ihm nur den mittelalterlichen Theologen, der zweimal in Paris an der Sorbonne dozieren durfte, also ein ganz berühmter Mann war. Aber sein eigentliches mystisches Selbstverständnis haben die meisten nicht verstanden. In allem steckt dein Ich und sonst ganz und gar nichts. Es ist dein Eigenwille, wenn du es auch gar nicht weißt. Darum fang zuerst bei dir an und lass dich. Wohin du sonst fliehen magst, da wirst du Hindernis und Unfrieden finden. Die Leute, die da Frieden suchen in äußeren Dingen, wie eindrucksvoll oder was es auch sei, das ist alles nichts und gibt keinen Frieden. Aber was soll der Mensch denn tun? Er soll zuerst sich selber lassen, dann hat er alles gelassen. Denn wer seinen Willen und sich selber lässt, der hat alle Dinge wirklich gelassen. Richte dein Augenmerk auf dich selbst, und wo du dich findest, da lass ab von dir. Das ist das Allerbeste. So spricht Meister Eckhart. So steht's in den Reden der Unterweisung, dem wohl frühesten deutschsprachigen Zeugnis, das von ihm überliefert ist. Es sind ganz einfache Worte, gar nicht kompliziert. Sie umschreiben das, was Eckhart mit Gelassenheit bezeichnet. Ein Wort, das er, wie so viele andere Worte, als erster in die deutsche Bildungssprache eingeführt hat. Gelassenheit, das Loslassen von sich selbst, beschreibt sozusagen das Grundkonzept dessen, was man als Meister Eckharts Mystik bezeichnen könnte. Er hat auch andere Worte dafür gefunden. Entäußerung, Ungebundenheit, Entbildung vom Ich. Es handelt sich um eine Umkehrung, die Herz und Seele ergreift. Sie vollzieht sich in dem, was Meister Eckhart ein lediges Gemüt nennt. Was ist ein lediges Gemüt? Das ist ein lediges Gemüt, das durch nichts beirrt und an nichts gebunden ist, das sein Bestes an keine Weise gebunden hat und in nichts auf das Seine sieht, vielmehr völlig versunken ist und sich des Seinigen entäußert hat. Das ledige Gemüt vermag alle Dinge. Man darf diese Worte nicht missverstehen. Gelassenheit bedeutet bei Eckhart nämlich nicht, was man sonst so darunter versteht, also nicht stoischen Gleichmut in unglücklichen Lebenslagen, nicht unerschütterliche Standhaftigkeit angesichts von Schicksalsschlägen, von Krankheit, Krieg und Tod. Es geht um eine radikale Einstellungsänderung. Für ihn ist Gelassenheit etwas vom Loslassen. Bedeutet, lass doch mal deine ganze Ich-Aktivität, deine Sorge und deine Nöte, lass das doch mal alles los. Da ist noch etwas im Hintergrund, das du nur erfährst, wenn du loslässt. Ja, das ist der Kern der Mystik. Hinter dem Ich, hinter der Ich-Aktivität gibt es eine Erfahrungsebene, sagt die Mystik, die mir das Eigentliche, die eigentliche Sinndeutung für mein Leben vermittelt. Das Loslassen der Ich-Aktivität hat erhebliche Konsequenzen. Es befreit den Menschen von allen Weisen, sein Lebensglück durch zwanghafte Anstrengungen zu erstreben. Meister Eckhart hatte dabei primär religiöse Anstrengungen im Blick, also Isolierung in der Mönchszelle, Bet- und Meditationszwang, Bußwerke aller Art, demonstrative Armut, strenge, abtötende Askese. Anstrengungen also, wie sie auch in seinem eigenen Orden hochgehalten wurden. Darin zeige sich, so Meister Eckhart, immer noch ein sublimierter, weil frommer, aber nicht überwundener Eigenwille. Ich wurde gefragt, manche Leute zögen sich streng von den Menschen zurück, ob dies nicht das Beste sei. Da sagte ich, nein. Und gib Acht, warum. Mit wem es recht steht, wahrlich, dem ist's an allen Städten und unter allen Leuten recht. Ein solcher Mensch trägt Gott in allen seinen Werken, und an allen Städten und in allen Werken dieses Menschen wirkt allein Gott. Nimm ein Tun, so geringwertig du nur willst, es sei, was es auch sei, wahrer Gehorsam, macht es dir selber edler und besser. Das mystische Loslassen von sich selbst eröffnet also eine unerhörte Freiheit allen Leistungsnormen gegenüber. Es ermöglicht ein spontanes Handeln, das bis ins scheinbar unwichtige Alltagshandeln ausstrahlt. Eckhart hat dieses schlichte Ausstrahlen und Ausgreifen in alle Lebensbereiche hinein gerühmt und gepriesen. Der Mensch soll Gott in allen Dingen ergreifen und soll sein Gemüt daran gewöhnen, Gott allzeit gegenwärtig zu haben im Gemüt. Diese Gestimmtheit behalte und trage sie unter die Menge und in die Unruhe und in die Ungleichheit. Du sollst in allen Werken ein gleichbleibendes Gemüt haben und ein gleichmäßiges Vertrauen und eine gleichmäßige Liebe und einen gleichbleibenden Ernst. Wahrlich, wärest du so gleichmütig, so würde dich niemand hindern, deinen Gott gegenwärtig zu haben. Das Loslassen vom Ich geht sogar so weit, dass jegliches getriebene Suchen nach letzter und höchster Sinnerfüllung, eine Art von Sinngier also, konsequent abzuwehren ist. Wer auf diese zwangartige Weise Gott sucht, der wird ihn nicht finden. Denn Gott ist immer schon da, wird mit den Augen des Herzens geschaut und erlebt. Dieser Gott erhebt sich sozusagen von selbst, wenn die egozentrische Haltung des Menschen ruhig gestellt wird. Pater Willigis Jäger. Wie komme ich auf diesen Platz, auf dieser Erkenntnisebene? Denn das ist ja doch das Entscheidende, ja? Und da ist für Eckhart ganz klar, du musst zur Ruhe kommen, du musst versuchen, deine Ich-Aktivität zurückzunehmen. Er nennt das Ruhe, lautere Ruhe, dann kann der Mensch Gott schauen, diesen Hintergrund erfahren. Wenn man in den mystischen Zustand der Ruhe gelangt, werden auch alle Gedanken, alle Vorstellungen ruhig gestellt. Da, wo nichts mehr ist, wo nichts geschieht, wo ich keine Gedanken mehr über Gott habe, keine Bilder mehr von Gott habe, da bin ich dem, was ich Gott nenne, am nächsten. Ja. Mystische Gelassenheit bricht also auch mit allen vom Ich produzierten Gottesvorstellungen, die sich im normalreligiösen Bewusstsein verfestigen. Vorstellungen, in denen Gott vergegenständlicht, Gott zu einer Fiktion menschlicher Imaginationen wird. Der Mensch soll sich nicht genügen lassen an einen nur gedachten Gott, denn der Gedanke vergeht. Aber einen wesenhaften Gott soll man haben, der hoch über den bloßen Gedanken ist, hoch über allen Kreaturen. Dieser Gott vergeht nicht. Wer Gott so seinem Wesen nach hat, der ergreift Gott auf gottgemäße Weise, und dem leuchtet er aus allen Dingen hervor, denn alle Dinge schmecken ihm gleichsam nach Gott. Versucht man so über Gott zu reden, gerät man automatisch in eine Sprachfalle. Denn Sprache ist ein ruheloses Geschäft, in dem vom Ich produzierte Vorstellungen hin und her gewendet werden. Meister Eckhart ist sich dessen bewusst und beschreibt deshalb seine Gotteserfahrung in paradoxen Wendungen. Es ist die Sprache der Mystik. Die Gottheit ist das Eine und auch das Nichts. Gott ist nichts, aber nicht so, dass es ohne sein wäre. Er ist vielmehr weder dies noch das, was man auszusagen vermag. Er ist ein Sein über allem Sein. Er ist ein weiseloses Sein. Es sind solche Wendungen Meister Eckharts, die auch eine tiefe Wirkung auf den Kulturpsychologen Erich Fromm ausübten. Ausgangspunkt für ihn sind auch wieder ganz schlichte Sätze. Meister Eckhart in den Reden der Unterweisung. Die Menschen bräuchten nicht so viel nachzudenken, was sie tun sollen. Sie sollten vielmehr bedenken, was sie wären. Man sollte seine Heiligkeit gründen auf ein Sein. Erkenne hieraus, dass man allen Fleiß darauf verwenden soll, gut zu sein. Nicht aber so sehr darauf, was man tue oder welcher Art die Werke seien, sondern wie der Grund der Werke sei. Erich Fromm bemühte sich besonders in seiner heute noch viel gelesenen Schrift Haben oder Sein darum, die mystische Seinserfahrung in eher nicht religiösen Begriffen zu umschreiben. Was bei Eckhart Gott heißt, heißt bei Fromm einfach Leben. Loslassen. Das bedeutet ein Loslassen des eigenen Ich, der eigenen Gier und damit der eigenen Angst, als das Aufgeben des Wunsches, sich an das Ich zu klammern, als ob es ein unzerstörbares, separates Gebilde wäre. Wohlsein bedeutet, dass man sein Ich fallen lässt, seine Gier abstreift, dass man ist und sich selbst im Sein und nicht in dem erfährt, was wir haben, bewahren, begehren und gebrauchen. Gelungenes Sein ist Leben, tätig sein, Geburt, Erneuerung, Ausfließen, Verströmen, Produktivität. In diesem Sinne ist es das Gegenteil von Haben, von Ich-Bindung und Egoismus. Dass mystische Erfahrung im Sinne Meister Eckharts kein Hirngespinst ist, kein abgehobenes Spekulieren, kein gehaltloses Herumschweifen irgendwie und irgendwo, erfährt merkwürdige Bestätigung von einer Seite, von der man es am wenigsten erwartet, von der Hirnforschung. Internationale Konferenz des Mind and Life Instituts Washington im Jahr 2005. Es treffen sich Wolf Singer, führender Neurowissenschaftler am Max-Planck-Institut für Hirnforschung in Frankfurt, zwei Meditationsforscher und ein tibetanischer Mönch. Sie diskutierten merkwürdige Messergebnisse, die auftreten, wenn man Hirnströme meditierender Menschen aufzeichnet. Entdeckt wurde dabei, dass Nervenzellen auf der sogenannten Gamma-Frequenz synchron kommunizieren und Hirnareale in Kontakt treten. Und dies eben bei Menschen, die über langjährige Meditationserfahrung verfügen. Die Folgen hat Wolf Singer später in einer Art Selbstversuch an sich selbst wahrgenommen. Es ist klar, dass man in der Meditation einen mentalen Zustand erreicht, der sich von demjenigen im Alltag deutlich unterscheidet. Man erlebt, was in diesem System alles steckt. In diesem Zustand stellt sich ein Gefühl des In-der-Welt-Seins ein. Diese Erfahrung entspricht mit Sicherheit getreuer der Persönlichkeit, die man ist, als das, was man erlebt, wenn man ständig von Tagesereignissen getrieben wird. Auch Pater Willigis nimmt solche Erfahrungen auf und kommentiert sie auf seine Weise. Mystik führt mich auf eine Ebene im transrationalen, transpersonalen Bewusstseinsraum. Und da tun sich natürlich schon die Neurologen schwer, die sagen, ja, es ist doch alles nur eine Funktion des Gehirnes. Ja. Die wirklich fortschrittlichen Neurologen, die ahnen, dass im Hintergrund doch etwas ist, was diese Ich-Struktur in Bewegung bringt. Dass das Ich nur der Hausmeister ist, aber nicht der Hausbesitzer. Dass das Ich nur ein Instrument ist, auf dem einer spielt oder eine spielt, das viel hintergründiger ist als wir Menschen uns vorstellen können. Meister Eckharts Mystik lässt sich also auf vielfache Weisen übersetzen. Was Eckhart Gelassenheit nannte, wird in der modernen Hirnforschung als eine Frequenz der Stille wiederentdeckt. Wo Eckhart von Gottheit sprach, spricht Erich Fromm von geglücktem Leben, von gelungenem Sein. Und Pater Willigis sieht bei Eckhart einen transpersonalen Bewusstseinsraum freigelegt. Meister Eckhart selbst hat dafür viele Bilder geprägt, die sich gegenseitig auszuschließen scheinen, in Wahrheit aber gegenseitig ergänzen. Er spricht von der Scintilla Animi, dem Seelenfünklein, das aufflammt und in dem sich verzehrend alles verwandelt wird. Es gleicht einem ätherischen Fluidum, in dem alles lichtvoll durchströmt wird. Es kann vorgestellt werden als kleine, feste Burg, dem Bürglein, ein sozusagen geschützter Innenraum des religiösen Bewusstseins. Es gleicht einer letztlich unsagbaren Quelle, aus der Personalität, Ich und Selbstbewusstsein gespeist werden. Was die Seele in ihrem Grunde ist, davon weiß niemand etwas. Wir wissen nicht, wo die Seelenkräfte ausgehen und in die Werke einmünden. Es ist das Fünklein der Seele, das da geschaffen ist von Gott und ein Licht ist, von oben her eingedrückt. Es ist ein Licht des Geistes. Seinen reinsten Ausdruck hat Eckharts Mystik in der berühmten Armutspredigt gefunden, wohl eine seiner letzten Predigten, gehalten um das Jahr 1325 herum. Zunächst knüpft er an sein mystisches Konzept der Gelassenheit an, das er noch einmal radikalisiert, wenn er von der Armut im Geiste spricht. Und die ist durchaus positiv zu verstehen. Nun gibt es zweierlei Armut. Die eine ist die äußere Armut. Von dieser Armut will ich nicht weitersprechen. Indessen, es gibt noch eine andere Armut, eine innere Armut. Etliche Leute haben mich gefragt, was denn Armut in sich selbst und was ein armer Mensch sei. Darauf wollen wir antworten: Das ist ein armer Mensch, der nichts will und nichts weiß und nichts hat. Das heißt natürlich nicht, dass man sich einfach faul zurücklehnt, dass man sich künstlich dumm stellt oder ostentativ jegliche äußeren Güter verschmäht. Es bedeutet nur, dass man in eine Ebene hineingerät, in der man sich jener Erfahrung öffnet, die von Meister Eckhart geradezu hymnisch gefeiert wird. Dieser gehobene Ton ist ungewöhnlich, denn Eckhart war ein nüchterner Mystiker, der niemals in Trance und Ekstase geriet, der sich auch nicht in visionäre Gegen- und Überwelten verstieg. Man ahnt aber eine Art beseligender Erschütterung. Mein wesentliches Sein ist oberhalb von Gott, sofern wir Gott als Beginn der Kreaturen fassen. In jenem Sein Gottes nämlich, wo Gott über allem Sein ist. In diesem Durchbrechen aber, wo ich ledig stehe meines eigenen Willens, da bin ich über allen Kreaturen, bin, was ich war und was ich bleiben werde, jetzt und immerfort. Da empfange ich einen Aufschwung. In diesem Aufschwung empfange ich so großen Reichtum, denn mir wird in diesem Durchbrechen zuteil, dass ich und Gott eins sind. Meister Eckhart muss geahnt haben, dass solche Worte den einen oder anderen seiner Zuhörer überfordern mussten. Deshalb: Wer diese Rede nicht versteht, der bekümmere sein Herz nicht damit. Denn solange der Mensch dieser Wahrheit nicht gleicht, solange wird er diese Rede nicht verstehen. Denn es ist eine unverhüllte Wahrheit, die da gekommen ist aus dem Herzen Gottes unmittelbar. Das ist eben eine ganz tiefe Erkenntnis der Mystik, dass nichts herausfallen kann aus dem, was ich Gott nenne. Auch nicht der Terror, auch nicht der Krieg, auch nicht der Mord, auch nicht das, was ich Böse nenne. Aber hier kommt der Verstand nicht mehr mit. Und es gelingt erst, wenn ich in diesen Hintergrund komme und spüre, dass dieser Hintergrund eigentlich eine reine Liebe ist. Und solange ich diesen Hintergrund, diese existenzielle Einheit mit allem nicht erfahre, das heißt auch erfahre, dass das Leid des anderen mein Leid ist, und dass die Bosheit des anderen irgendeiner Form auch von mir mit veranlasst ist, da wird es für den Verstand schwierig. Aber hier geht eben das Mystische an. Ja? Und wir sollten das Mystische und die mystische Ebene, die mystische Erfahrung, da sollten wir viel mehr Bedeutung geben. Meister Eckhart hatte mit seinen Predigten Erfolg. Er predigte auf Deutsch, weshalb ihn auch normale Menschen verstehen konnten. Wo einer auf so ungewöhnliche Weise sprach, da wussten sich auch die geistlichen Herrschaften und gelehrten Theologen herausgefordert. So nahm das äußerlich unscheinbare, aber fromme Leben des mystischen Predigers eine Wendung, die nun wirklich spektakulär gewesen ist. Köln im Jahr 1326. Der Erzbischof Heinrich von Firneburg leitet ein Inquisitionsverfahren gegen Meister Eckhart ein, und das war lebensgefährlich. Die Anklage wird von zwei Geistlichen vorbereitet, die dem mit den Dominikanern konkurrierenden Franziskanerorden angehören. Zwei Zeugen werden aufgeboten, die der Anklage dienen. Es sind übel beleumundete Zeugen, die teilweise erfundenes Material gegen Eckhart vortragen. Man reißt bestimmte Sätze aus seinen Schriften heraus, die dann ketzerisch, heute würde man sagen, irgendwie schräg klingen. Es sind Sätze, in denen Eckhart den Versuch unternimmt, seine mystische Erfahrung mit den christlichen Dogmen in Einklang zu bringen. Etwa wenn er die Menschwerdung Gottes in Christus als ewige Gottesgeburt in Herz und Seele jedes einzelnen Menschen vergegenwärtigt. Und dadurch ist unsere menschliche Natur in unermesslicher Weise erhöht, weil der Allerhöchste gekommen ist und das Wesen des Menschen an sich genommen hat. Alles, was er ihm, Jesus Christus, mit der menschlichen Natur je gab, das ist mir nicht fremder, nicht entfernter als ihm, denn weniges kann Gott gar nicht geben. Entweder er muss alles geben oder er gibt nichts. Seine Gabe ist ganz einfältig und vollkommen, ohne eine Teilung. Sollen wir nun sagen, hat der Mensch Gott so lieb, dass er dann Gott werde? Das hört sich an, als ob es Unglaube sei. Die Liebe aber, mit der ein Mensch liebt, die ist eins, und sie ist ein Einswerden. Und in der Liebe bin ich mehr bei Gott, denn dass ich selber bin. Das klingt wunderlich, dass der Mensch zu Gott werden könne in der Liebe. Doch so ist es in der ewigen Wahrheit wahr. Solche Sätze erregten Anstoß bei den kirchlichen und gelehrten Autoritäten. Lehrte hier jemand tatsächlich so etwas wie eine Selbstvergottung des Menschen? War hier jemand auf einem, modern ausgedrückt, maßlosen Ego-Trip? Doch wie sollte jemand wie Meister Eckhart die ketzerische Lehre von einer Selbstvergottung vertreten haben, wenn doch das Fundament seiner Erfahrung auf ein radikales Loslassen vom eigenen Ich gegründet war? 24. Januar 1327. Fortführung des Inquisitionsprozesses. Meister Eckhart appelliert an den Papst als letzte Rechtsinstanz. Schon weit über 60 Jahre alt macht er sich auf nach Avignon, wo der Papst residierte. Das Urteil allerdings erlebt er nicht mehr, jene Verurteilung von 17 Sätzen, die als häretisch deklariert werden, und von 11 Sätzen, die als der Häresie verdächtig gelten. Über die Verhandlungen, die zu diesem Urteil führten, verstirbt Meister Eckhart. Man weiß bis heute nicht genau, wann und wo, ob in Avignon oder in Köln oder unterwegs. Das Urteil der Inquisition hat Gültigkeit bis heute. Ein weiterer Skandal der katholischen Kirche. Eine Verletzung, die bis heute nicht geheilt ist. Aber trotz der Verurteilung einst gilt heute, Meister Eckhart wird wiederentdeckt. Und das nicht nur bei suchenden Menschen hier und heute, sondern weltweit. Überall dort, wo mystische Erfahrung ergründet wird. Ob bei Zen-Buddhisten in Japan, bei hinduistischen Mystikern in Indien oder in der islamischen Mystik der Sufis. Der verketzerte Meister ist zu einer überkonfessionellen und interkulturellen Leitfigur geworden. Meister Eckhart gilt als bedeutendster Mystiker des Mittelalters. Etwa 300 Jahre später tritt in Deutschland ein protestantischer Mystiker hervor, Jakob Böhme. Seine naturphilosophischen und theologischen Schriften erregten im 17. Jahrhundert die Gemüter und überzeugen bis heute durch ihre Wortgewalt und sprachliche Kraft. Rolf Bayer stellt den ungewöhnlichen Denker und seine Schriften vor. Hören Sie jetzt Morgenröte im Aufgang, die Mystik des Jakob Böhme. Er war ein Handwerker. Genauer ein Schuhmacher. Er hatte weder studiert noch gar promoviert. Er kam von unten, aber er verwirrte die, die ganz oben saßen. Er war ein eher ängstlicher, melancholischer Mensch, aber er erregte die Geister. Er war zu Lebzeiten ein Außenseiter und wurde verunglimpft. Doch später, viel später, wurde er gerühmt. Man erhob ihn zum ersten deutschen Philosophen. Das geschah durch Friedrich Hegel, den Meisterphilosophen des deutschen Idealismus. Aber auch dessen späterer Kontrahent, der umstrittene Denker, Revolutionär und Spötter Karl Marx, sagte in Anerkennung und Hochachtung von ihm: Dieser Schuster war ein großer Philosoph. Manche Philosophen von Ruf sind nur große Schuster. Seine äußerliche Leibesgestalt war verfallen und von schlichtem Ansehen, kleiner Statur, niedriger Stirn, erhobener Schläfe, etwas gekrümmter Nase, grau und fast himmelsblau glitzernden Augen, kurz dünnen Bartes, kleinlautender Stimme, doch holdseliger Rede, züchtig in Gebärden, bescheiden in Worten, demütig im Wandel, geduldig im Leiden, sanftmütig von Herzen. So wird er von Abraham von Frankenberg beschrieben, einem seiner Freunde und Schüler. Er, das ist Jakob Böhme. Und so unscheinbar sein Äußeres war, so unscheinbar erscheint zunächst auch sein äußerliches Leben. Geboren wird Jakob Böhme 1575 in Altseidenberg, südlich von Görlitz in der schlesischen Lausitz gelegen. Seine Eltern sind Bauersleute, aber für das harte Bauernleben, so heißt es, sei Jakob zu schwächlich, sodass er das körperlich leichtere Schuhmacherhandwerk erlernt. Mit 24 Jahren erwirbt er das Bürgerrecht in Görlitz, kauft am Untermarkt eine Schuhbank, so nannte man damals eine Schusterwerkstatt, und wird in der Schusterinnung aufgenommen. Er kommt zu bescheidenem Wohlstand, heiratet und bekommt einen Sohn. Um diese Zeit herum passiert etwas Merkwürdiges, was sein Leben zunächst nur sein Inneres verändern sollte. Es kommt zu einer seltsamen, mystischen Erfahrung, von der er bei Betrachtung eines Zinngefäßes überfallen wird. Das jedenfalls behauptet sein Freund Abraham von Frankenberg. Unterdessen und nachdem er sich als ein getreuer Arbeiter seiner eigenen Hand im Schweiße seines Angesichts genähret, wird er anno 1600 vom göttlichen Lichte ergriffen und mit seinem Seelengeiste durch einen plötzlichen Anblick eines zinnernen Gefäßes zu dem innersten Grunde oder ins Zentrum der geheimen Natur eingeführt. Da ist er, als daran zweifelnd und um solche vermeintliche Fantasie aus seinem Gemüte zu schlagen, zu Görlitz vor dem Neistore ins Grüne gegangen und dort nichtsdestoweniger solchen empfangenen Anblick je länger, je mehr und klarer empfunden, wodurch er mit Freuden überschüttet, stille geschwiegen, Gott gelobt, seine Hausgeschäfte und Kinderzucht wahrgenommen und mit jedermann friedlich und freundlich umgegangen sei. Was es nun tatsächlich war, das ihn ins Zentrum der geheimen Natur geführt hatte, ist gar nicht so einfach zu sagen. Böhme selbst brauchte immerhin 12 Jahre, um sich Klarheit zu verschaffen. Ich musste gleich anfangen, an diesem großen Geheimnis zu arbeiten und sah es wohl in einer großen Tiefe. Denn ich sah hindurch als in ein großes Chaos, da alles inne lieget. Aber seine Auswicklung war mir unmöglich, wiewohl ich 12 Jahre damit umging, bis es mich hernach überfiel wie ein Platzregen. Was der trifft, das trifft er. Innerhalb von 5 Monaten verfasste er dann im Jahr 1612 in einer Art Schreibrausch jenen Text, der Morgenröte im Aufgang und später auf Lateinisch Aurora genannt wurde. Der Text ist im Bibeldeutsch in der Nachfolge Martin Luthers geschrieben, aber in einer ungewöhnlichen Weise, in der, einer Bilderflut gleich, auch die Sprache der Alchemisten, der Pansophen, der Theosophen aufgenommen wird. Was aber war es nun, was in Jakob Böhme zum Ausdruck drängte? Ausgangspunkt war eine merkwürdige, zwiespältige Grunderfahrung, die ihn in eine große Krise stürzte, ihn in Melancholie und Traurigkeit versinken ließ. In einem Selbstzeugnis beschreibt er diese Krise. Die große Tiefe dieser Welt, die Sonne und die Sterne und die Wolken, dazu Regen und Schnee, darinnen ich dann in allen Dingen Böses und Gutes fand, Liebe und Zorn, in den unvernünftigen Kreaturen als in Holz, Steinen, Erden und Elementen, sowohl als in Menschen und Tieren. Dazu betrachtete ich das kleine Fünklein des Menschen, was er doch gegen diesem großen Werke Himmels und Erden möchte geachtet werden. Weil ich aber fand, dass in allen Dingen Böses und Gutes war, in den Elementen sowohl als in den Kreaturen, ward ich derowegen ganz melancholisch und hoch betrübet. Hier spricht ein Mensch, der sich als ausgesetzt und verloren wahrnimmt. Aber die Ursachen für diese melancholische Gestimmtheit sind doch besondere. Dazu Christian Bentrath, habilitierter Theologe und zurzeit wohl bester Kenner des Werkes von Jakob Böhme. Es gibt bei Jakob Böhme etliche Begriffe, die sich mit Angst, Ängstigung, äußerster Bedrängnis beschäftigen. Und man fragt sich, weshalb thematisiert er den Menschen im Zustand einer besonderen Ängstlichkeit und Bedrängtheit? Ist es der 30-jährige Krieg? Das wäre zu vordergründig. Das, was Jakob Böhme sehr stark beschäftigt, ist die kopernikanische Wende, die sich zu Beginn der Neuzeit mit einem tiefen Gefühl einer verlorenen Mitte verbindet. Bisher war die Welt des Menschen in der Mitte des Kosmos und der Mensch in der Mitte der Welt. Diese Grundüberzeugung, die ist doch zunächst einmal sehr in Frage gestellt, denn der Mensch ist auf einmal dezentriert, an den Rand gedrängt, die Natur ist um ein so viel Unfassbares größer geworden. Jakob Böhme ist der erste religiös inspirierte Denker, der den kopernikanischen Schock zu verarbeiten suchte. Welt, Kosmos, Natur, menschliche Lebenswelt sind nicht mehr harmonisch verbunden, sondern befinden sich in einem mächtigen Widerstreit. Im Mysterium Magno werden alle Zeit zwei Wesen und Willen verstanden. Das Mysterium Magnum ist das Chaos, darauf Licht und Finsternis von Ewigkeit geflossen und offenbar geflossen und offenbar worden ist. Es ist ein Chaos, das daraus Gutes und Böses urständet als Licht und Finsternis, Leben und Tod, Freude und Leid, Seligkeit und Verdammnis. Das alles ist in einem einigen Grund gelegen. Die Vorstellung von Natur und Welt bei Jakob Böhme ist insofern sehr faszinierend, als er Natur und Welt von einer ganzen Reihe von widerstrebenden Kräften durchzogen sieht. Er begreift Welt und Natur als hochgradig ambivalent. Es sind verdichtende Kräfte, die ihrerseits von der symbolischen Bedeutung her gleichzeitig beängstigend sind oder vom Geschmack her bitter, zusammenziehend sind. Dagegen Liebe und Weite assoziiert er dann mit anderen Kräften, die nun wiederum gegenstrebig sich zu diesen verhalten. Und dieses Gewoge, dieses dynamische Gewoge führt nun dazu, dass sich aus diesen Kräften unsere erfahrbare, erspürbare Sinnenwelt erst ergibt. Was aber ist nun an dieser antagonistischen Welterfahrung als mystisch zu bezeichnen? Worin besteht die Erleuchtung, von der Böhme spricht, angesichts der übermächtigen und gegeneinander strebenden Kräfte, die Welt, Kosmos und Natur durchwalten? Es ist eigentlich etwas ganz Einfaches, was alle Mystiker auf ihre Weise erlebt haben. Im Sinne Jakob Böhmes heißt das: Mag die Welt auch von widerstrebenden Mächten beherrscht sein, mag sich der Mensch in dieser unheimlich gewordenen Welt als verlassen und einsam wahrnehmen, so ist es letztlich doch die Liebe, die alles überstrahlt. Das Licht ist stärker als die Finsternis. Diese Erfahrung ist eine mystische, denn sie lässt sich rational mit den Mitteln der Vernunft nicht begründen. Sie steht über aller Vernunft, eröffnet eine Grundstimmung, in der ein Gefühl der Allverbundenheit mit den Kreaturen aufleuchtet. Im 19. Kapitel der Morgenröte hat Böhme diese Erfahrung sprachmächtig beschrieben. Als sich aber in solcher Trübsal mein Geist ernstlich in Gott erhub, ohne Nachlassen mit der Liebe und Barmherzigkeit Gottes zu ringen, da brach der Geist durch. Alsbald nach harten Stürmen ist mein Geist durch die Höllenpforten durchgebrochen, bis in die innerste Geburt der Gottheit und allda mit Liebe umfangen worden. Was aber für ein Triumphieren im Geiste gewesen, kann ich nicht schreiben oder reden. In diesem Lichte hat mein Geist alsbald durch alles gesehen und an allen Kreaturen, sowohl an Kraut und Gras, Gott erkannt, wer er sei und wie er sei und was sein Wille sei. Jakob Böhme hat die Morgenröte noch nicht ganz fertiggestellt, da gibt er den Text an einen Freund weiter, einfach nur so zum Lesen. Der aber fertigt heimlich eine Kopie an, gibt diese wiederum weiter an andere Interessierte, zu denen Adels- und Bürgersleute gehören. Und die wiederum kopieren die Kopie und reichen sie ebenfalls weiter. Und dann passiert, was passieren musste. Eine der Kopien gelangt zurück nach Görlitz und gerät in die Hände des Primarius Gregorius Richter, der als Oberpfarrer an der Kirche St. Peter und Paul und als strenger lutherisch-orthodoxer Theologe seines Amtes waltet. Ungelesen übergibt er die Kopie an den Magistrat der Stadt Görlitz, um eine Verurteilung des Enthusiasten und Freigeistes zu erwirken. Ergebnis? Schriftverbot in allen Sachen, die nur Kirche und Theologen angehen. Eine johlende Pöbelschar macht sich auf, bewirft Jakob Böhmes Haus mit Steinen. Der ist erschrocken und entsetzt über die Angriffe. Er fürchtet um das leibliche Wohl seiner Familie. Selbstzweifel, Depressionen, schwere innere Anfechtungen setzen ihm zu. Er wird 7 Jahre lang schweigen. Solche meine Schriften gedachte ich mein Leben lang bei mir zu behalten und keinem Menschen zu geben. Ich schreibe nur für mich und laufe niemand nach. Ich halte meine Bücher in keinem Buchladen feil. Geschrieben hatte ich nur für mich selber ein Memorial zur Aufrichtung des finsteren Schlafes in Fleisch und Blut. Doch geht das überhaupt? Ist Schreiben nur eine private Tätigkeit? Das ist sehr interessant. Jakob Böhme spricht eben davon, er schreibe ein Memorial. Und dann gibt es Äußerungen in seinen Briefen, an denen er sagt, er habe eigentlich alles dies nur für sich, ganz persönlich aufgeschrieben, gewissermaßen als eine Schreibmeditation eines frommen Einzelgängers. Da müssen wir sehr vorsichtig sein, denn sobald jemand die Feder in die Hand nimmt, ist er nicht mehr mit sich allein. Die Schrift drängt automatisch zur Öffentlichkeit. Er hat durchaus ein Mitteilungsbedürfnis gegenüber der Welt und der Verbreitungsgrad seiner Schriften ist enorm. Inzwischen hat Böhme sein Schusterhandwerk aufgegeben. Zusammen mit seiner Frau scheint er mit illegalen Garnen fürs Textilgewerbe gehandelt, also eine Art von Schwarzhandel aufgezogen zu haben. Ein Verfahren gegen ihn wird aber wegen Geringfügigkeit eingestellt. Böhme hält sich jetzt oftmals außerhalb von Görlitz auf, besucht Geistesverwandte in seiner schlesischen Heimat. Adlige und halbadlige Freunde gewinnt er in der Kulturmetropole Dresden, wo es toleranter als in Görlitz zugeht. Er wird 1618 Zeuge des aufbrechenden Dreißigjährigen Krieges in Prag, wo er den Einzug des Winterkönigs Friedrich V. von der Pfalz mitbekommt. Düstere Vorahnungen suchen ihn heim. Großer Krieg, Aufruhr und Empörung, auch Sterbensnot, fällt im Kurzen mit Macht ein. Es stehen des Himmels Kräfte in sonderlicher Bewegung, dazu beide Türen offen, in großer Begierde. Licht und Finsternis. Eine Art apokalyptischer Beängstigung scheint ihn ergriffen zu haben. Diese und die Erkenntnis, dass die Schmähungen gegen ihn trotz seines Schweigens anhalten, mögen dazu geführt haben, dass er aus seinem jahrelangen Schweigen heraustrat. Ermuntert von Freunden erscheinen ab 1619 bis zu seinem Tod 1624 seine monumentalen Werke. In nur 5 Jahren sind es Hunderte und Aberhunderte von Seiten. Hier eine kleine Auswahl an Titeln. 1619, Beschreibung der drei Prinzipien göttlichen Wesens. 1620, vom dreifachen Leben des Menschen. Im selben Jahr von der Menschwerdung Jesu Christi. 1622, De Signatura Rerum. 1623, Mysterium Magnum. 1624 Betrachtungen göttlicher Offenbarung. Was aus dieser Schriftenflut, deren Sprache oftmals dunkel bleibt, mag Bestand haben? Was lässt sich heute mit diesen Texten anfangen? Wie hatte es in der Morgenröte geheißen? Alsbald nach etlichen harten Stürmen ist mein Geist durch der Höllenporten durchgebrochen, bis in die innerste Geburt der Gottheit. Und allda mit Liebe umfangen worden, wie ein Bräutigam seine liebe Braut umfasst. Was aber ein Triumphieren im Geiste gewesen, kann ich nicht schreiben. oder reden. Es lässt sich auch mit nichts vergleichen als nur dem, wo mitten im Tode das Leben geboren wird und vergleicht sich der Auferstehung von den Toten. Hier beschreibt Böhme seine mystische Erfahrung noch in den Farben traditioneller Minne- und Hochzeitsmystik. In seinen Spätschriften dringt er tiefer. Er spricht von Frau Sophia, von Frau Weisheit, die sich ihm offenbart, und gibt damit der männlichen Interpretation der traditionellen Trinitätslehre, der Lehre von Gott Vater, Sohn und Heiligem Geist, eine ganz neue, sozusagen weibliche Lesart. Das hört sich dann allerdings ziemlich kompliziert an. Der Heilige Geist geht vom Vater und Sohne aus. Der Heilige Geist führet sich aus in ein Weben oder Leben, und dieses Ausgegangene ist die Lust, da sich der Vater, Sohn und Geist innen sieht und findet und heißet Gottes Weisheit, Sophia oder Beschaulichkeit. Diese Welt bildet sich durch die heilige Dreifaltigkeit und durch die Weisheit, wobei die Dreifaltigkeit bei ihm zerlegt wird in drei Prinzipien, die zusammenspielen müssen, damit vor Ort der Weisheit eine gestaltete Welt entstehen kann, die sich dann fortpflanzt in die ausdifferenzierte Körperwelt hinein. Gott Vater ist das Prinzip der Kraft und der unbedingten Willensdynamik. Gott Sohn gibt die Gestalt, durch die diese Willensdynamik eingefasst wird in gestalthafte Wirklichkeit. Gott Geist bietet die Möglichkeit dazu, dass Wille und Gestalt hier und jetzt in Erscheinung treten können. Und die Weisheit bietet den Raum, in dem sich alles gestalthaft ausdifferenzieren und entfalten kann. Böhmes Hervorhebung der weiblichen Seite des Geistes ist übrigens von Feministinnen aller Couleur bis heute noch gar nicht richtig gewürdigt worden. Ebenso hat eine andere, tiefgreifende Entdeckung Böhmes kaum Widerhall gefunden. Es handelt sich um die für einen Mystiker höchst ungewöhnliche Betonung der Leiblichkeit des Menschen, ja der Leiblichkeit von Welt und Kosmos. Ein jeder Geist ist rohe und kennet sich nicht. Nun begehret ein jeder Geist Leib, beides zu einer Speise und Wonne. Der Leib ist der Seelen Spiegel und Wohnhaus und ist auch eine Ursache, dass die pure Seele den Geist verändert, als nach der Lust des Leibes oder des Geistes dieser Welt. Dieses Lob des Leibes darf natürlich nicht missverstanden werden. Jakob Böhme kann nämlich den menschlichen Körper auch als jämmerlichen Madensack, gar als garstiges Stankhaus bezeichnen. Andererseits gibt es für ihn keinen Geist ohne wohlgestalteten Leib. Und nun wird es sehr interessant. Sehr interessant deshalb, weil Jakob Böhme keine Vorstellung von einer Körperwelt in der Hinsicht hat, dass man die Welt an ihren Oberflächen ertasten könnte. Er schaut gewissermaßen in die Welt in einer Art leibhaftigen Dynamik hinein. Er begreift die Welt, so wie man den Wind spüren kann, wie man im Sommer eine drückende Schwüle erfahren kann oder wie man eine leichte, lichte Abendatmosphäre erspüren kann, wenn der Regen abzieht, das Gewitter abzieht und alles wieder auflebt und man befreit durchatmen möchte. Seine Welt- und Naturwahrnehmung hat viel mehr mit Einatmen und Ausatmen zu tun, mit Engung und Weitung. Goethe hätte später von Systole und Diastole des Herzschlages gesprochen. Die Welt ist ein großes Wunder. Siehe, du blinder Mensch, ich will dir's zeigen. Gehe auf eine Wiese, tue deine Augen auf, und gehe zu einem Baum und siehe den an und besinne dich. Du wirst kein Buch finden, da du die göttliche Weisheit könntest, mehr inne finden zu forschen, als wenn du auf eine blühende Wiese gehst. Wiewohl es nur ein Gleichnis ist. Böhmes Loblied auf die Leiblichkeit hat auch einen Widerhall, und das in buchstäblichem Sinne, in seiner Auffassung der Sprache gefunden, wenn er nachsinnt über die Signatur der Dinge. Er hat damit Gedanken spekulativ entfaltet, die erst im 20. Jahrhundert, beispielsweise von dem Philosophen Ludwig Wittgenstein, wieder aufgenommen wurden, allerdings ohne Kenntnis von Jakob Böhme. Böhme seinerseits hatte hingegen das eine oder andere von den Astronomen seiner Zeit gelesen. So hatte Galileo Galilei im Jahre 1623 geschrieben: Das Buch der Natur ist in der Sprache der Mathematik geschrieben, und ihre Buchstaben sind Dreiecke, Kreise und andere geometrische Formen, ohne die es ganz unmöglich ist, auch nur einen Satz zu verstehen, ohne die man sich in einem dunklen Labyrinth verliert. Etwa zur gleichen Zeit veröffentlicht Böhme De Signatura Rerum über die Bezeichnung der Dinge und setzt dem mathematischen Naturverständnis seine Spracherfahrung entgegen. Wieder findet er merkwürdige Bilder. Er spricht von Hauch und Hall, als ob der ganze Kosmos sprachlich verfasst sei, und zwar so, dass es einer lebendigen Anrede an den Menschen gleicht. Alle Dinge der Welt sprechen zu uns, treten in einen Dialog mit uns, teilen uns etwas mit. Mehr glaube und bekenne ich, dass die ewige Kraft als das göttliche Hauchen oder Sprechen sei ausgeflossen und sichtbar worden. In welchem ausgeflossenen Worte der innere Himmel und die sichtbare Welt stehet, samt allen kreatürlichen Wesen, dass Gott habe alle Dinge durch sein Wort gemacht. Und ist kein Ding in der Natur, das geschaffen oder geboren ist, es offenbaret seine innere Gestalt auch äußerlich, als wir solches an Sternen und Elementen, sowohl an den Kreaturen, auch an Bäumen und Kräutern sehen und erkennen. Und das ist die Natursprache, daraus jedes Ding aus seiner Eigenschaft redet und sich selber immer offenbaret, wozu es gut und nütz sei. Lässt man Jakob Böhmes Werk auf sich wirken, gelangt man zu ungewöhnlichen Erfahrungen. Man ist ergriffen, wie ein Mensch sich verloren, dezentriert, zutiefst melancholisch fühlt in einer nachkopernikanischen Welt. Man kann sich erschüttern lassen von seinem Erlebnis einer Natur, die von Widersprüchen zerrissen erscheint. Man kann aber auch dem Neuen nachspüren, das er in dichterischer Metaphernfülle immer wieder umkreist. Die Weiblichkeit des Geistes, die Leiblichkeit der Welt, die Stimmlichkeit des Kosmos. Und es stellt sich natürlich angesichts der ungeheuren Vielfalt seines Werkes die Frage, was Jakob Böhme nun eigentlich war. Ein spekulativer Naturphilosoph oder ein marginalisierter Theologe? Ein Theosoph oder Philosoph? Oder eher ein denkender Dichter? Ein Alchemist der Sprache? Viele nennen ihn einen Mystiker. Wenn man das tut, sollte man sich aber klar machen, in welcher Weise Jakob Böhme in die Geschichte der Mystik hineingehört, wodurch er beispielsweise einen Meister Eckhart ergänzte oder gar revidierte. Böhme-Forscher Christian Bentrath: Mystiker kommen aus ihrem Ungenügen an der Sinnenwelt, an der den Menschen umgebenden leibhaftigen Welt sehr schnell zu einer Weltabkehr. Meister Eckhart fordert von uns eine komplette Entbildung. Wir müssen von Bildern frei werden, um erst richtig wieder schauen zu lernen. Diesen Tort tut Jakob Böhme uns nicht an. Er verlangt es nicht von uns. Im Gegenteil, er will uns gerade dazu anregen, die Welt diesseits des Himmels neu zu erfahren und zu erspüren. Er ist viel lieber Naturphilosoph, dann, wenn man so will, Naturmystiker, als jemand, der versucht, aus dieser Welt auszuflippen in ein reines Geistreich. Er will die Himmelflucht, das himmelflüchtige Streben des Menschen umkehren. Er nimmt Abschied von den Mystikern, die den Menschen an die Hand nehmen wollen, um ihn hinauszuführen in unendliche Geisteshöhen ohne Gestalt und ohne Körper. Das war im SWR 2 Wissensfeature eine Sendung über die deutschen Mystiker Meister Eckhart und Jakob Böhme. Die Manuskripte schrieb Rolf Bayer.